Meine Damen und Herren, das nun folgende Hörspiel schildert eine seltsame Begebenheit, die sich auf dem französischen Schiff Mobilin abgespielt haben soll. So versichern es uns die Autoren Georges Adam und Jacques Berland. Hallo Jungs. Hallo Simon. Sind Sie auch noch nicht gekommen? Nee, noch nicht. Dabei ist der Herr Erste Offizier doch sonst immer so schnell. Er hatte gesagt, 4:30. Na und? Ich fühle mich sauwohl hier. Wenn er schon da wäre, könnte es auch nicht besser sein. Oder was erwartest du? Nichts. Aber man kann ja nie wissen. Ach du. Wahrscheinlich. Du bist auch so ein Spinner. Was, Marius? Ich heiße Gaston, verdammter Hund. Letzte Woche, da hast du noch nicht so ein großes Maul gehabt. Ja, letzte Woche auch Nebel. Also wenn ich jetzt einen anständigen Stuhl unterm Hintern habe und ein paar Pullen in greifbarer Nähe und dann so eine Puppe hier zum Servieren. Das wäre die ganze letzte Woche Mist egal. Und warum wartet ihr dann so gespannt auf Monsieur Lantoine? Na, wer wartet denn unbedingt auf Lantoine? Regt euch nicht auf, Leute. Wenn Lantoine kommt, werden wir sehen. Wenn er nicht kommt, auch gut. Ja, aber ich war Monsieur Stilmont. Ach, mir ist das egal. Ich hab Zeit. Ich muss sowieso noch an meine Schwester schreiben. Familienkram. Monsieur Stilmont? Ja. Sind Sie an Ihre Schwester schreiben? Vergessen Sie nicht, Monsieur Steff zu erwähnen. Oh ja, die Steff hat immer einen großen Verschleiß an Damen. Genau. Halt doch das Maul, was wisst ihr denn schon? Hört euch das an. Jungs, ich rufe euch alle als Zeugen auf. Wer ist denn während der ganzen Fahrt um die kleine Lucien rumgeschlichen? Da kann ich nur sagen, na und? Sie doch auch. Tochter vom Kapitän und alles dran, was dran sein muss. Der sieht ja auch aus wie ein Filmschauspieler. Ja, dann soll er wohl, was? Ach ja, können mich doch alle mal. Müsst ihr denn immer nur streiten, lasst doch mit dem zufrieden. Das ist recht, Nelly. Bring mir doch Wermut. Muss man was anderes trinken als diesen ewigen Sinn. Ja, bring mir auch einen. Sagen Sie, Stilmont. Was ist, Galek? Ich habe ein Angebot als Chief auf der Nevex. Hey. Ich habe noch nicht Nein gesagt, aber wenn ich Ja sage, haben Sie doch nicht Lust mitzukommen? Wir werden dann wieder zusammen wie auf der Mobilen. Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit der Mobilen? Im ganzen Hafen reden Sie, ihr hättet alle abgemustert oder wolltet. Ja, ist was passiert, Monsieur Stilmont? Schon passiert. Ein Verbrechen? Ein Verbrechen. Aber schlimmer kann das auch nicht sein. Was denn? Du kennst ja die Mobilien. Klar, den Tanker, ein schönes Schiff. Ja, mit dem haben wir schon manche schöne Meile gemacht. Mexiko, New York, Batum, weiß ja, Persischer Golf, Niederländisch, Indien, Europa gar nicht gerechnet. Ja, ein schönes Schiff, hat man richtig was unter den Füßen. Und wir hätten jeden für blöde gehalten, der uns gesagt hätte, dass wir unsere letzte Reise mit ihm machen sollten, als wir aus Manchester ausliefen. Wir waren von Batum gekommen und sollten in New York neue Ladung nehmen für Le Havre. Leute an Bord waren alle gut gelaunt. Noch einmal über den Atlantik und dann zurück in den Heimathafen. Und dann nichts wie Urlaub. Die Küste von Irland verschwand Steuerbord Achter aus. Der See war richtig blau, wie im Kino. Wir machten gute Fahrten. Stelle mir das herrlich vor. Ach, Nelly, solche Fahrten, wissen Sie, das ist alles Routine. Aber diesmal gab es eine kleine Abwechslung. Und das war die Silhouette von Lucien. Wir kannten das schon, als sie ein kleines Mädchen war, aber jetzt war sie bereits eine junge Dame. Es war schon Gewohnheitsrecht, dass der Kapitän Lucien und seine Frau einmal im Jahr mit auf seine Reise nahmen. Hey, Nelly, mein Wermut. Ja, komm gleich. Also, Madame Gerard, die Frau vom Kapitän, eine runde Frau, von der man nie sagen konnte, wie alt sie eigentlich war. Madame Gerard hatte eigentlich kaum unsere Aufmerksamkeit erregt. Aber Lucien? Da sahen die Matrosen schon hinterher. Und nicht nur die Matrosen. Tja. Ja, ich kam gerade aus der Messe, wo ich mit Le Quirac, dem zweiten Offizier, gesessen hatte und traf im Gang auf Galec, unseren Chief. Er hatte auch gegessen, aber wie üblich am Tisch des Kapitäns. Na, Stilmont, das waren wieder weiße Bohnen, was? Das reinste Saatgut, beste Dauerware. Und fast so hart wie gestern. Was machen Sie denn für ein Gesicht, Le Quirac? Ich denke an morgen. Ist da wohl mit den Linsen wird. Noch nicht dran denken. Ich hau mich jetzt erstmal in die Kohle. Ja, Sie können schlafen. Sie haben die beste Wache. Immer von 4 bis 8, morgens und abends. Ich hätte gern heute Morgen geschlafen. Aber da haben Sie so geschnarcht. Bei dem Wetter, bei der Musik. Wenn Gaston Marius oder Marius Gaston Sonne sieht, dann muss er gleich Musik machen. Hoffentlich macht er noch recht lange Musik. Bei dem Wetter können wir immer unsere 13 Knoten halten. Dann sind wir schon in ein paar Tagen in Nantucket, was, Le Quirac? Ja. wenn alles so bleibt und wenn ihre Töpfe in der Maschine halten. Ich möchte bloß wissen, was die saublöde Rederei soll. Unsere Töpfe in der Maschine halten. Und wenn das Gequatsche nicht aufhört, dann werde ich mit meinen Maschinisten essen. Dann würden Sie aber die hübsche Kanne bis hier nicht mehr sehen. Also, auf weiß Gott, das einzige Erfreuliche hier an den Mahlzeiten. Mahlzeit. Mahlzeit. Stürmer, gehen Sie noch mit über die Brücke? Ja. Na, 5 Minuten, dann ist Ablösung. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit, Monsieur. Ihr Erscheinen deutet mir an, dass ich gleich zum Essen gehen kann. Aber bitte sprechen Sie in meiner Gegenwart nicht darüber. Ich habe zu sehr Angst, es könnte weiße Bohnen geben. Keine Sorge, Lanta. Es gibt wirklich weiße Bohnen. Was Neues? Nichts Neues. Der Kapitän ist nebenan im Kartenzimmer und macht Kurs. Aber der Wetterbericht ist schlicht und bescheiden. Seit heute Morgen fällt das Barometer. Wird anständigen Mist geben, wahrscheinlich noch vor morgen. Ah, oh, Steve. Sein Funk hat es auch nicht leicht. Bei Sonne, da kann er immer mal rein zufällig natürlich die kleine Lucienne treffen. Bei dem Mistwetter aber da. Der alte Nebenmann kann alles hören. Aber Sie haben schon recht. Seit 10 Minuten stehen die beiden unten hinter der Windhose und gurren wie die Teufel. Die Ablösung da? Ist da, Kapitän. Jawohl, Kapitän, bin hier. Was liegt an? Kurs 255, Kapitän. 255 halten. 255 halten. Also, meine Herren, dann gehe ich essen. Na, Stillmann, dann will ich mich auch mal den weißen Bohnen widmen. Gute Woche. Gute Ruhe. Ach ja, so auf See, das muss schön sein. Ach, Melli, manchmal möchte man das Leben eines Seemanns mit dem eines Beamten vergleichen. Der Tag ist genauso eingeteilt in Dienststunden. Und viel zu tun ist oft auch nicht. Auf dieser Reise der Mobilin wäre ausgesprochen langweilig gewesen. Hätten wir nicht immer was zu reden gehabt über die kleine Liebesgeschichte von Lucien und Esteve, unserem Funker. Aber es sollte nicht so bleiben. Am nächsten Tag war der Himmel bedeckt und die See war aufgewühlt. Der Wind nahm stetig zu. Wie gesagt, das war noch nichts Besonderes. Die Mobilin hatte schon ganz andere Sachen überstanden. Der Alte las nach wie vor seine uralten Illustrierten. Es regnete. Und auf der Brücke kam man sich vor wie ein LKW-Fahrer, der angestrengt durch den kleinen, klaren Sektor hinter dem Scheibenwischer sieht. Na, und an diesem Mittag stieg ich, wie gewöhnlich, mit meinem Freund Le Chirac ins Ruderhaus, als die Schiffsglocke 5:45 schlug, um Lantoine abzulösen. Das Deck war meistens völlig unter Wasser. Das ist so eine Eigenschaft der Tanker, dass ihr Deck nur wenig über der Wasserlinie liegt. Weißt du, schon bei glatter See ist da manchmal Wasser an Deck. Aber bei grober See, da sieht so ein Tanker aus wie ein Wrack, bei dem nur noch die Aufbauten zu sehen sind. Und nun muss man natürlich auch bei schlechtem Wetter vom Vorschiff und vom Achterschiff zur Brücke gehen können. Und deswegen ist über den Einfüllstutzen längs über das ganze Schiff, weißt du, ein erhöhter Laufsteg mit Geländer angebracht, damit man halbwegs trocken und vor allem sicher vom Achter nach vorne gehen kann. Kapitän? Guten Tag, Monsieur Lantoine. Monsieur, was Neues? Nichts Neues, Tage, ihr beiden. Ich hatte gerade dem Kapitän vorgeschlagen, wir sollten beidrehen und die Reise bei gutem Wetter wiederholen. Und ich habe ihn gefragt, ob wir den Schifffahrtsweg inzwischen mit Linden bepflanzen sollten. Ich dachte, das Barometer würde wieder steigen. Tut es auch, und spätestens 3 oder 4 Tagen. Na, dann will ich mich mal um die Linsensuppe kümmern. Kurs ist 258, Le Chirac. Kurs 258, danke. 258 liegt an. Recht, so. Man hat mir schon oft vorgeworfen, ich wäre zu streng mit der Mannschaft, aber wenn ich sowas sehe... Was ist denn schon wieder? Da stehen 3 von diesen Idioten da vorne in der Tür vom Vorschiff. Ich möchte wetten, dass sie sich gerade ausrechnen, ob sie schneller über das Deck an der Reling kommen, als wenn sie erst auf den Steg klettern. Verrückt werden sie ja wohl nicht sein. Die wissen genau, wie gefährlich das ist bei den Sturzseen. Kennen Sie die 3? Ja, der kleine ist Marcel, dann Paul Deck und der ganz große. Na, wie heißt er doch? Der bastelt immer die kleinen Buddelschiffe. Immer schon? Ja. Also das ist doch... Na, na, jetzt laufen sie los. Verdammt. Hey, zurück, ihr drei! Ah! Mann über Bord! Bei der Maschine stopp! Bruder hat Backbord. Bruder hat Backbord. Lantoine, klar bei Rettungsboote. Versuchen Sie, ob die Barkasse geführt werden kann. Jawohl, Kapitän. Lichera, kümmern Sie sich um den einen, der da noch an der Verkleidung hängt. Klar, Kapitän. Tillemar, Sie werden... Ich kriege den Arsch noch raus, Kapitän. Beide Maschinen volle Kraft zurück. Mein Gott. Haben Sie sie wieder aufgefischt? Nein. Es waren furchtbare Stunden. Wir hatten versucht, die Barkasse zu Wasser zu bringen, aber sie wurde so schwer beschädigt, dass sie manövrierunfähig geschlagen wurde. Marcel hatte wahrscheinlich einen Beckenbruch und lag in der Krankenstube, fantasierte. Na, wir kreuzen stundenlang am Unfallort. Unnütz, das wussten wir alle. Angefangen beim Alten. Lantoine war der Letzte, der es zugab, aber auch er dachte sich ja schon die ganze Zeit daran, was er wohl den Angehörigen schreiben sollte. Das war ja seine Aufgabe als erster Offizier. Aber auch ein Tanker kann nicht unbegrenzte Zeit in einem Kuhschlund herumkreuzen. Der Alte gab Befehl, auf Kurs zu gehen. Aber die armen Unglücklichen? Sie hatten alles Menschenmögliche versucht. Aber zwei Tote? Weiß ich nicht. Und 38 Lebende, die ein Recht hatten, von ihrem Kapitän lebend in den nächsten Hafen gebracht zu werden? Nein. Die Sonne kam am nächsten Abend zum ersten Mal wieder durch. See war noch bewegt. Naja, was wir so eine Brise nennen. Aber die Atmosphäre auf der Mobilin. Oh. Am meisten merkte man es, weil Marius nicht mehr auf der Harmonika spielte. Alles lief mit dummen Gesichtern rum. Und Geleck regte sich nicht mehr auf. Es war sonst zu seiner Art, etwas fertig zu werden. Auch am Kapitänstisch war es eine drückende Stimmung. Meine Herren, ich habe den Eindruck, es wird höchste Zeit, dass wir nach New York kommen. Vor allem für die Damen. Und wohl für den kleinen Marcel. Jawohl. Und für den kleinen Marcel. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass der Bengel kein Fieber hat und keine Komplikationen. Der legt sich jetzt ein paar Wochen in New York ins Krankenhaus und wenn er gesund ist, dann wartet er seelenruhig auf das nächste Schiff, das ihn auf Kosten der Reederei nach Hause fährt. Und das alles, weil er sich wie ein Kretin benommen hat. Weil er mit den zwei anderen gewettet hatte, er käme zwischen zwei Stürzen über das Deck. Nicht wahr, Monsieur Lantoine? Jawohl, Herr Kapitän. Ich habe den Eindruck, dass die Herren alle nicht sehr gesprächig sind. Tja, Monsieur Gulek. Und trotzdem reden, weil man reden muss. Tja. Am nächsten Tag, da war dann alles anders. Wir machten an der Pier von Bayonne, dem Ölhafen von New York, fest. Erstens war ein herrlicher Tag. Und zweitens hatte jedermann zu tun und bei der Arbeit ist keine Zeit zum Denken. Weißgelackte amerikanische Ambulanz holte unser Marcel ab. Wir winkten nochmal und dann schafften wir weiter. Weißt du, wenn man erstmal wieder Boden unter den Füßen hat, dann ist alles ganz anders. Wir hatten dann 3 Tage frei. Jeder unternahm was nach seinem Geschmack. Steve verwandelte sich in einen lebenden Vedika für Lucienne und ihre Mama. Ich hatte selbst viel zu tun mit so einer kleinen Bar in der 3. Avenue. Aber das gehört hier nicht zur Geschichte. Na, jedenfalls, als wir den Hudson hinabfuhren, wieder dem offenen Meer entgegen, da hatten wir wohl alle das Gleichgewicht wiedergefunden. Aber 2 Tage später, da war wieder ein bisschen Spannung auf dem Schiff. Wir waren in eine große Nebelbank geraten, eine richtige Waschkarte. Das war an sich nichts Außergewöhnliches. Auf dem Heimweg mussten wir nämlich meistens die Nordroute und da muss man halt immer ein bisschen mit Nebel rechnen. Und auf den Seekarten, da ist das schon eingezeichnet, dass man mit 80-90% damit rechnen kann, so in Nebel zu kommen. Wir schipperten mit halber Fahrt durch die Wirte. Das Nebelhorn zerriss uns die Trommelfelle. Alle 2 Minuten ein Dauerton von 4 Sekunden. Sie können sich das sicher nicht vorstellen. Sicht gleich null. Da legte sogar der Alte seine Illustrierten weg und schlurfte ins Ruderhaus, um es erst wieder zu verlassen, wenn alles vorbei war. Ich ging wie gewöhnlich mit Lequerac auf die Brücke, um Lantoine abzulösen. Im Vorbeigehen, da sah ich Lucienne unten an der Backbordregeln, an der Brücke. Sie wartete wohl auf den neuesten Punkt. Hallo, Lucienne. Hallo, Marcel. Guten Tag, Kapitän. Guten Tag, Kapitän. Guten Tag. Na, Lequerac pünktlich zur Ablösung. Ich bleibe aber hier. Lantoine kann essen gehen. Und Stillman gut gespeist? Danke, ausgezeichnet. Was Neues unten? Wie geht es Ihnen? Danke, ganz gut. Aber ein bisschen wenig geschlafen wegen dieser dämlichen Nebeltute. Die geht einem allmählich auf die Nerven. Alle Minute zittert meine Zahnbürste im Glas. kann man das Ding ja nicht mal abstellen. Wollen froh sein, dass wir das Ding haben. Hä? Da antwortet doch einer. Hören Sie. Kann auch ein Echo im Nebel sein, Kapitän. Hören Sie jetzt? Der andere antwortet sofort. Was soll denn das? Einmal lang als Antwort? Antoine, geben Sie Zeichen, wir weichen Backbord aus. Backbord aus, sofort. Komisch, Antoine. Geben Sie nochmal Zeichen, wir weichen Backbord aus. Verdammt. Jetzt antwortet er überhaupt nicht mehr. Himmel, Arsch und Zwirn, das ist doch keine Antwort, ihr Idioten. Ich stoppe. Antoine, geben Sie Signal, dass wir gestoppt haben. Hallo, Monsieur Esteve. Kapitän? Wir haben ein Schiff Backbord voraus. Auf unsere Rufe gibt er das gleiche zurück. Da, hören Sie. Geben Sie nochmal Signal, dass wir gestoppt haben, Antoine. Esteve, hören Sie! Rufen Sie ihn an auf der Seenotwelle. Versuchen Sie, Kontakt zu kriegen. Jawohl, Kapitän. Ja, Esteve! Keine Verbindung, Kapitän. Aber vielleicht sind wir auch zu nah dran, dass der Sender durchschlägt. Sagen Sie, Monsieur Lanton, warum antwortet der andere wohl nicht? Was weiß ich. Komisch ist das schon. Aber was will man machen, wenn man nicht mal die Nase vom eigenen Port zieht? Was ist denn nun schon wieder los? Das war doch meine Tochter, nicht wahr? Ich sehe mal nach, Kapitän. Ich rannte die Treppe runter und hatte das Gefühl, mit dem Kopf gegen eine dicke, gelbe Wand zu rennen. So dick war der Nebel. Unten an Deck, an derselben Stelle, an der ich Lucien noch vor ein paar Minuten hatte stehen sehen, lag sie bewusstlos in den Armen von zwei Matrosen. Kreidebleich. Ich nahm sie auf den Arm und trug sie in den Salon der Alten. Ihre Mutter machte mir auf. Mädchen, Mädchen, was machst du denn? Legen Sie sich hier auf die Couch, Monsieur. Sicher nichts Ernstes, Madame. Eine kleine Ohnmacht. Sehen Sie, sie kommt hier schon wieder zu sich. Na, Mademoiselle? Mama, das war furchtbar. Sie haben über die Bordwand gesehen. Sie haben mich angestarrt. Wer? Wen haben Sie gesehen? Die beiden, Monsieur. So wie ich sie jetzt sehe. Welche beiden? Die Matrosen von neulich. Die beiden Ertrunkenen. Du siehst nur Gespenster. Ich habe sie wirklich gesehen. Direkt über der Bordwand. Ich stand an der Reling und dachte an nichts. Da hörte ich plötzlich die andere Sirene, die uns antwortete. Ich glaubte, jetzt kann ich vielleicht gleich das Schiff neben uns sehen, wenn es aus dem Nebel auftaucht, wie Papa das erzählt hat. Und dann hörte ich unsere Signale. Ich weiß nicht, was das bedeutet, zwei oder dreimal so kurz hintereinander. Und dann wieder das andere Schiff mit der blinden Stimme. Und plötzlich unsere Glocke. Und dann war die Sirene vom anderen so nah. Da wollte ich reingehen, weil es doch ein bisschen unheimlich wurde. Und genau in dem Augenblick guckten die zwei Gesichter über die Reling. Aber außen am Schiff, über dem Wasser. Ich schwöre es Ihnen, Monsieur. Mama, ich habe sie genau erkannt. Plédoc und besonders den anderen, den Le Marchand. Tja. Ich glaube, Sie ruhen sich jetzt erstmal ein bisschen aus. Ich muss jetzt nach oben. Madame. Was war denn los, Monsieur Stillmann? Nichts, mein Lieber, gar nichts. Jetzt Jetzt antwortet er überhaupt nicht mehr. Na, Stillmann, was war los? Herr Kapitän, Ihre Tochter ist schlecht geworden. Ohnmacht. Sie ist jetzt im Salon bei ihrer Mutter. Und warum hat sie so geschrien? Sie kam eben wieder zu sich, da hat sie... Naja, sie meint... Zum Donnerwetter, was meint sie? Nun reden Sie schon. Sie meint, naja, eben, also genau über der Backbord-Außenwand, ganz in ihrer Nähe, da hat sie zwei Gesichter gesehen, so wie die von den beiden, die neulich über Bord, wie Plaidoc und Le Marchand. Sie ist ganz sicher, dass sie das war. Ich habe meiner Frau ausdrücklich gesagt, sie soll das Mädchen bei dem Wetter nicht an Deck lassen. Die leidet an Einbildungen. Muss das Alter sein. Stillmar, Sie haben ihr doch hoffentlich gesagt... Selbstverständlich, Kapitän. Ich habe ihr erklärt, dass... Naja, aber sie muss sich erstmal wieder beruhigen. Danke, Stillmar. Ich glaube, Sie hatten doch recht vorhin mit dem Echo. Wir können wieder fahren. Hey, Monsieur L'Antoine. Kapitän? Sie haben ein Kreuz wie ein normannischer Eichenschrank. Sie haben doch wohl nicht den Kopf eines kleinen Mädchens obendrauf. Verzeihung, nein, Kapitän. Ich hatte mir erlaubt zu sagen, dass wir wieder fahren können. Halbe Fahrt voraus. Verzeihung, Kapitän. Monsieur Le Quirac hat die Wache übernommen. Pardon. Le Quirac? Kapitän? Halbe Fahrt voraus. Halbe Fahrt, Kapitän. Kurs 102? 102 liegt an. Recht so. Der Rudergänger, der nach 2 Stunden abgelöst wurde, hatte natürlich nichts Eiligeres zu tun, als der ganzen Mannschaft die Geschichte brühwarm zu erzählen, die auf der Brücke gehört hatte. Den ganzen Nachmittag wurde darüber diskutiert. Von den einen voller Ironie, von den anderen mit abergläubischer Angst. Niemand hätte angenommen, dass der Alte an dem Abend zum Essen gehen würde. Denn sonst, weißt du, sonst ließ er sich bei solchem Wetter das Essen auf die Brücke bringen. Von aß er beim Stehen. Aber an dem Tag, da wollte er wohl ganz bewusst zeigen, dass alles völlig normal war. Er ging zum Essen in die Messe. Na, Mama? Na, meine Herren. Guten Abend. Na, Mama? Ist Lucia nicht mit uns? Ich weiß nicht, ob sie nicht lieber allein bleiben möchte. Ach was, hol sie her. Wenn sie allein in ihrer Kammer bleibt, ist das für ein junges Mädchen auch nicht gut. Wie du meinst. Aber bitte, Monsieur, langen Sie zu. Guten Appetit. Guten Appetit, Kapitän. Guten Appetit, Kapitän. Guten Abend, Christian. Ich habe gehört, dass es dir heute Mittag gar nicht gut ging. Entschuldige, aber ich konnte nicht von der Brücke weg, sonst hätte ich nach dir gesehen. Papa, ich weiß ganz genau, dass du mir nicht glaubst. Aber ich habe sie wirklich gesehen. Komm, setz dich, Kleiner. Ist was? Dann geht es dir auch wieder besser. Lass sie doch zufrieden. Ich lasse sie zufrieden. Ich möchte dir nur zeigen, dass alles wieder ganz normal ist und absolut kein Wunder, wenn mal einer ein bisschen durchdreht bei der dämlichen Tuterei Tag und Nacht. Aber das ist nun einmal nötig und außerdem internationale Vorschrift. Aber bitte, behandle mich nicht wie eine dumme Gans. Ich weiß genau, was ich sehe und was nicht. Und heute Mittag... Nichts hast du gesehen, weil nämlich nicht zu sehen war. Und zu hören? Die andere Sirene... Kannst du mir das vielleicht erklären? Ach, die Sirene. Natürlich, mein Kind. Das ist eine ganz gewöhnliche Echo-Angelegenheit. Monsieur L'Antoine hat das gleich gesagt und ich bin völlig seiner Meinung. Und du hast mir selbst erzählt, dass es manchmal auf See Dinge gibt, die kein Mensch erklären kann. Ich? Ja, du. Die Sache mit der Marie Celeste zum Beispiel, die hast du mir erzählt. Aber das hat doch überhaupt nichts mit uns zu tun. Doch. Es war damals wie jetzt bei uns ein großes Geheimnis. Geheimnis, Geheimnis. Das ist ein Märchen, bei dem man im Stehen einschlafen kann. Oh nein, Monsieur Gelleck. Das ist kein Märchen. Das ist absolut wahr. Nicht wahr, Papa? Und wenn schon. Seemannsgarn, Spinnerei. Spinnerei? Und die Tassen mit dem noch warmen Kaffee drin? Und die Katze, die neben dem Ofen schlief? Und die Asche, die noch heiß war? Alles Spinnerei? Und die Windeln auf der Leine? Und keine Menschenseele an Bord? Bitte Sie, glauben Sie mir doch, ich habe die beiden Matrosen heute Mittag gesehen. Entschuldigen Sie mich bitte, ich möchte jetzt allein sein. Ich gehe mit jetzt hin. Gute Nacht, Monsieur. Gute Nacht, die Dame. Gute Nacht. Ich möchte wissen, welcher Idiot eine solche Geschichte erfunden hat. Das ist keine Geschichte. Niemand hat sie erfunden. Die Sache ist belegt und beglaubigt, amtlich. Und kein Mensch hat sie je erklärt. Ach, Blödsinn. Nein. Die englische Barque de Grazia war unterwegs nach Gibraltar, als sie die Brigg Marie Celeste traf. Unter vollen Segeln, aber kein Mensch an Deck. Es kam ihnen komisch vor und sie wendeten. Die Brigg fuhr unter vollem Zeug und war so schnell, dass die De Grazia Stunden braucht, um sie einzuholen. Ein Boot setzte über unter der Führung des ersten Offiziers. Und der fand Windeln und Katze und Kaffee auf dem Ofen. Kapitän, halten Sie mich doch nicht für blöd. Bitte, wenn wir hier nach Edinburgh kommen sollten, dann erinnern Sie mich daran, dass ich Sie mitnehme zu dem alten pensionierten Kapitän Urey. Der war es nämlich, der das Boot führte. Er hat auf der Brigg die Segel bergen lassen und das Schiff im Schlepp mitgenommen. Und in der ganzen Welt war keine Brigg mit dem Namen Marie Celeste bekannt. Nirgendwo fehlte ein Schiff oder eine Besatzung. Es gab keine Erklärung. Kapitän, bei allem Respekt, den ich Ihnen schulde, aber das sind Geschichten, wie ich sie gar nicht liebe. Ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen sehe. Moral? Erzähle niemals Seemannsgeschichten, es sei denn, du sitzt bei hellem Sonnenschein in einem bequemen Sessel unter einer 300-jährigen Eiche. Ist es nicht so, L'Antoine? Sie sagen ja gar nichts. Schon möglich, Kapitän, aber unter uns? Ich kann mir nicht helfen. Ich muss immerzu an die Sirene denken. Wer hat da geblasen? Warum wurden unsere Signale nicht beachtet, nicht beantwortet? Ich frage Sie, Kapitän. Was? Ich begreife das alles nicht. Ich möchte aber gern begreifen. Sie wollen doch nicht etwas sagen. Ich will nicht etwas sagen, aber was ist es denn? Sie wollen sagen, dass wir vielleicht doch ein neues Geisterschiff getroffen haben, das tote Seelen aus der See fischt und das unsere beiden Matrosen wieder hier an Bord abliefern will, was? Es gibt eine hübsche Legende. Hey, Gulek. Ich bitte um Entschuldigung, Kapitän. Ich möchte ein bisschen an die frische Luft. Was ist denn mit Ihnen? Ich bin hier auf einem Schiff und nicht unter einer 300-jährigen Eiche, meine Herren. Gulek hat Angst, dass die Geschichte den Töpfen seiner Maschine zu Kopf steigen könnte. Ich bin vielleicht nicht ganz so dämlich, wie Sie meinen, Lantern. Aber Ihre Geschichten hier interessieren weder meine Töpfe noch mich, verstanden? Gibt es etwas Humorloseres als einen Ingenieur? Oder haben Sie schon mal einen leitenden Ingenieur gesehen, der Spaß vertragen konnte, Kapitän? Und der humorlose leitende Ingenieur sagt Ihnen klipp und klar, was Sie ihm können. Guten Abend, meine Herren. Oh, das ist ja furchtbar. Wie ging es weiter? Ach, die Nacht verlief ruhig und ohne Zwischenfall. Wenn nur dieses furchtbare Nebelhorn nicht gewesen wäre. Aber jetzt war man schon so weit, dass man sich fragte, was wohl mehr auf die Nerven ging. Die Sirene oder die drückende Stille zwischen den Signalen. Na, jedenfalls, ich fand in der Koje keine Ruhe. Nächsten Morgen erzählte der Steward die Geschichte, die er am Abend in der Messe gehört hatte, der Mannschaft. Das trug natürlich nicht unbedingt dazu bei, die erregten Gemüter zu beschwichtigen. Kein Wunder also, dass alles, was von der Mannschaft nicht gerade arbeiten musste, sich gegen Mittag an Deck befand. Das war eine geradezu lächerliche Situation. Aber gelacht... Gelacht hat niemand. Scheiß Wetter. Keine 2 Meter kannst du sehen. Glaubst du an die Geschichte? Quatsch. Die Kleine hat einen Koller. Ach, und warum bist du hier? Zugucken, Mensch. Genau wie wir. Mensch, Jungs, das ist genau wie gestern. Es geht los. Halt die Schnauze, Mensch. Hör zu. Was nun? Mann, hier merkt man auch an, dass du sonst nur im Taxi fährst. Der Alte hat signalisiert. Dann noch einmal, und weil die anderen nicht reagieren, hat er unseren Kahn gestoppt. Das ist nun. Ja, und warum antworten die anderen nicht? Man, wenn eine Seele auf diesen verdammten Kahn die Frage beantworten könnte. Ich glaube, der kriegt eine Prämie und Extraurlaub. Ich glaube nicht, dass es noch Zweck hat, es weiter zu versuchen, Kapitän. Monsieur L'Antoine, wenn Sie im dichten Nebel Backbord voraus ein entgegenkommendes Schiff hören, was machen Sie dann? Aber Backbord voraus ist kein anderes Schiff. Haben Sie das andere Nebelhorn gehört? Ja. Ich auch. Und da kann ich mich nur an meine Vorschriften halten. Das ist alles. Aber Kapitän, Sie wollen doch nicht etwa bestreiten... Was? ich den Bug meines eigenen Schiffes nicht sehen kann, dass irgendwer Backbord vorausbläst, bestreite ich nicht. Absolut nicht. Sie sehen, wir sind völlig einer Meinung. Ich bitte um Entschuldigung, Kapitän, aber unter den gegebenen Umständen erlaube ich mir, anderer Meinung zu sein. Ich entschuldige mich ebenfalls, Antoine. Und ich glaube, ich sollte mich Ihrer Meinung anschließen. Es handelt sich offenbar um einen Echoeffekt im Nebel. Wir können also wieder fahren. Halbe Fahrt voraus. Haben Sie verstanden, Antoine? Verstanden. Hey, Merlin, was soll das? Oha, Captain. Als Bootsmann, der 10 Jahre mit mir gefahren ist, sollten Sie eigentlich wissen, wie man... Jawohl, Captain. Alles richtig. Entschuldigung. Aber wenn Sie die so gesehen hätten, wie ich die gesehen habe... Wen, was? Sie wissen genau, wovon ich rede, Captain. Und wenn Sie die so genau gesehen haben... Mensch, Merlin. Jetzt, wo ich hier auf der Brücke stehe, muss ich sagen, dass es mir selber komisch vorkommt, wenn ich daran denke. Aber Sie waren da, Captain. Sie peilten so aus dem Nebel und machten Gesichter... dass ich dachte, Longshot, so als wollten Sie mich anbetteln. Ich soll Sie mal wieder an Bord nehmen. Das genügt, Merlin. Bitte keine Einzelheiten. Ich möchte Fragen und Antworten hören, Monsieur Lantoine. Das ist mein Schiff und jetzt rede nur ich. Pardon. Hören Sie mal zu, Merlin. Ich bin seit 48 Stunden so gut wie überhaupt nicht von der Brücke und von der Scheibe weggekommen. Aber ich sehe noch nicht doppelt. Und Sie können unten keine 2 Meter weit sehen und fangen an zu spinnen. Also, Captain, wenn wir in Le Havre sind... werden wir alle furchtbar darüber lachen. Glauben Sie mir. Der Kapitän war wohl auch nicht ganz sicher, oder? Oh. Immerhin, der Alte hatte seine Kaltblütigkeit gezeigt. Er wollte den Geist des Schiffes schon in den richtigen Bahnen halten. Aber es verschwor sich einfach alles gegen ihn. Was wir kaum für möglich gehalten hätten. Der Nebel wurde noch dicker. Unsere Sirene heulte, heulte, heulte. Hätte auf den Mast gehen können. Und überall, an Deck, in den Gängen, bei den Maschinen, überall wurde von nichts anderem geredet, als von der Erscheinung an der Bordwand. Wann diesmal der Tag aufhörte und wann die Nacht anfing, das kann man wirklich nicht sagen. Na, die Nacht ging auch vorbei. 3:45 wurde meine Tür geklopft, weckend zur Ablösung. Aber ich hatte wieder mal nicht geschlafen. Ich stand meine Wache bis 8 Uhr im Maschinenraum. Dann ging es zum Frühstück. Und mir fiel auf, wie still es im ganzen Schiff war. Man sollte meinen, dass die Maschinen und so, aber die sind nicht so laut. Die merkt man gar nicht, wenn man lange fährt. Nur, dass jede Stimme fehlte. Das fiel auf. Vor Mittag standen alle Leute, die nichts zu tun hatten, wieder auf Deck. Sagen wie Merlin gestern. Ich muss ab, sobald wir ankommen, keine Minute später. Ich auch. Ihr werdet ja auch nicht können. Sonst kriegt ihr nämlich nasse Füße. Abmustern. Ich denke, du bist lange auf der Inselroute gefahren. Bin ich auch, Captain. Hast du nichts gelernt? Ich möchte annehmen, dass du schon durch dickere Pakete gefahren bist als dieses hier. Natürlich, Captain, bin ich. Aber ein Totenkopf ist ein Totenkopf. Und Nebel ist Nebel. Du solltest lieber deine Harmonika nehmen und ein bisschen spielen. Dazu brauche ich Sonne, Captain. Da muss alles hell sein. Dann musst du schon noch warten bis heute Nachmittag. Na, ich muss jetzt nach oben. Nanu, Le Quirac? Sie sind schon da. Jawohl, Kapitän. Ich hatte Le Quirac gebeten, mich etwas eher abzulösen. Ich möchte gerne unten sein, wenn es nachher wieder kommt. Das ist Ihre Sache, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn jemand unten ist. Merlin und solche Kindsköpfe, man weiß ja nie, was die anstellen. Wetten, das ist wieder so wert wie gestern und vorgestern? Werden wir ja sehen. Glaubst du denn daran? Ich gehe jede Wette ein. Der Alte wird wieder Signal geben und der andere wird antworten danach. Wird er nicht. Wir werden ja hören. Bitte dich. Fang nicht jetzt schon an zu flennen. Ist ja überhaupt nichts los. Hab ich ja gesagt. Die gleiche Schweinerei wie in den anderen Tagen. Da sind sie. Oh. Ja, wahrhaftig. Nein. Nein. Lamassan. Lamassan. Lamassan. Das sind sie. Bleos, ich komme! Da sind sie! Ich komme! Bring ihn über Wald! Herr Jüss! Nimm ihn fest und bring ihn in seine Kammer! Aber nicht allein lassen! Der ist verrückt geworden, der arme Kerl! Was ist denn hier los? Es war genau wie an den beiden anderen Tagen. Plötzlich schrien alle durcheinander. Er wollte über Bord. Ich habe ihn festhalten lassen und in seine Kammer geschickt. Marius, bringt ihn in seine Koje und bleibt bei ihm, Monsieur. Na la. Sie schicken sofort alle Leute an ihre Plätze oder in die Kammern. In 2 Minuten will ich niemanden mehr an Deck sehen. Und sagen Sie, dass es sich um eine akustische Täuschung handelt. Es war unser eigenes Nebelhorn und das Echo. Sonst nichts. Jawohl, Kapitän. Antoine. Kapitän. Lassen Sie aus dem Store ein paar Flaschen Rum ausgeben. Das Wetter ist zu scheußlich. Geht klar, Kapitän. Was stehen Sie denn noch um, Mellor? Haben Sie meinen Befehl nicht gehört? In 2-3 Stunden ist sowieso alles vorbei. Jawohl, Captain. Aber... Was aber? Nichts ist. Oder sehen Sie was? Ich nicht. Also ab. Jawohl, Captain. In 3 Minuten möchte ich Meldung auf die Brücke haben, dass alles in Ordnung ist. Und dass Ruhe ist. Verstanden? Jawohl, Kapitän. Jawohl, Kapitän. Sagen Sie, Antoine. Haben Sie eigentlich was gesehen? Ich habe die ganze Zeit durch den Sucher gesehen. Ich wollte die Erscheinung knipsen. Ich hatte den Apparat in die allgemeine Blickrichtung gehalten und als alles losschrie, habe ich abgedrückt. Wie sind Sie darauf gekommen? Die Idee kam mir gestern, als alles wieder schrie und meinte, die Gesichter gesehen zu haben. Da sagte ich mir, wenn das wiederkommt, knipse ich einfach. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die Leute zu überzeugen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fotoapparat an Halluzinationen leidet. Ja, gute Idee. Man weiß ja selber schon nicht mehr, was man glauben soll. Na, hoffentlich scheint bald die Sonne auf unseren miesen Schlitten. Der Alte hat's ja prophezeit. Und in Le Havre werden wir den Film gleich entwickeln lassen. Und dann alle furchtbar lachen, dass wir uns so kindisch angestellt haben. Und wie der Alte angekündigt hatte, löste sich tatsächlich der Nebel langsam auf. Die Sonne kam erst zögernd. Und am späten Nachmittag hatten wir fast blauen Himmel. Unsere Maschinen liefen volle Kraft voraus. Und allmählich kamen die Leute wieder an Deck und lümmelten sich an der Reling. Natürlich wurde viel über L'Enfants Foto gesprochen. Und was wohl auf dem Foto zu sehen sein würde. Tja. Tja, Nelly, so war das. Und jetzt sitzen wir hier alle bei dir. Naja, als Geschichte war das ganz schön. Oder wollen Sie mir weismachen, dass Sie jetzt hier auf Monsieur L'Antoine sein Foto warten? Genau, mein Herz. Und Sie glauben wirklich, dass das... Ich glaube überhaupt nichts. Ich warte. Wie die anderen auch. Hey, Nelly. Willst du uns nicht mal wieder was bringen? Ja, ich komme jetzt schon gleich. Verdammt doch mal, jetzt könnte das mal wirklich bald kommen. Reg dich nicht auf. Er kommt. Der macht aber ein Gesicht. Was, Monsieur Stillmann? Sei ruhig, Nelly, bitte. Na, Antoine? Haben Sie das Bild, Monsieur? Ja. Ja, und? Was, Frau? Da. Ich werde für jeden einen Abzug machen müssen. Können Sie sich das Bild nicht ansehen, Monsieur Stillmann? Nicht nötig, Nelly. Ich weiß schon, was drauf ist. Die Köpfe der Toten. Wahrhaftig. Le Doc und Le Marchand. Stimmt. Kann der Kalte diese verfluchte Kiste abstellen?